Упражнение 8, страница 152. D. Müssen Sie den Eltern helfen? Ja, ich muss den Eltern helfen. Müssen Sie viel arbeiten? Müssen Sie alle Wörter lernen? Müssen Sie schon gehen?